zeichnet sich jetzt da ab, wenn wir von einer Befreiungsaktion sprechen? Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass der Kampf um Mosul lange dauern wird. Da scheinen sich alle einig zu sein, denn das liegt unter anderem daran, dass Mosul bereits jetzt schon eingekreist wird. Die irakischen Truppen kämpfen sich vom Süden her vor, also aus der Richtung Bagdad. Und die kurdischen Peshmerga, die kämpfen sich vom Norden vor. Das bedeutet, dass die IS-Kämpfer in der Stadt selber so gut wie keine Chance haben, abzuziehen, sich zurückzuziehen. Und deshalb rechnen hier alle mit einem langwierigen Häuserkampf um die Stadt Mosul, der so lange dauern wird, bis der IS letztlich besiegt wird. Und das könnte Monate dauern, weil eben auch befürchtet wird, dass die IS-Kämpfer die Einheimischen, die Einwohner der Stadt als menschliche Schutzschilde missbrauchen könnten. Und dagegen ist nichts zu unternehmen, auch nicht von Seiten der Anti-IS-Koalition? Darauf bereiten sich alle Gruppen vor. Es wird aber im Moment eben auch diskutiert, welche der beteiligten Gruppen tatsächlich dann in die Stadt selber hineingehen. Die Kurden beispielsweise haben bereits angedeutet, dass sie nicht dabei sein werden, wenn es tatsächlich um den Häuserkampf gehen wird. Aber tatsächlich sind ja amerikanische Spezialkräfte vor Ort. Man will natürlich ein zweites Aleppo oder einen großen Verlust an Zivilisten unbedingt vermeiden. Und das bedeutet, dass sich eben im Moment gerade auch die Hilfsorganisationen sehr stark vorbereiten auf einen Ansturm, einen weiteren Ansturm, muss man sagen, von Flüchtlingen. Wie müssen wir uns die Situation in Mosul im Augenblick vorstellen? Im Moment ist es schwierig, aus der Stadt selber Informationen zu bekommen. Es gibt zwar immer wieder Menschen, denen es gelingt, aus Mosul bereits zu fliehen. Und tatsächlich haben sich in den vergangenen Wochen sehr viele Menschen aus Mosul und den umgebenden Dörfern auf den Weg gemacht Richtung Nordirak, in die Gebiete, die als relativ sicher gelten. Und hier in der autonomen Region Kurdistan gibt es unzählige Flüchtlingslager, die inzwischen ja immer voller werden. Ich war gestern in einem Lager, wo man ganz deutlich sehen konnte, die Menschen schlafen bereits in der dort eingerichteten Moschee, weil es gar nicht genug Platz gibt für die Neuankömmlinge. Und das bedeutet, dass im Moment alle Hilfsorganisationen und auch die Regierung Pläne vorlegen für eben einen weiteren Ansturm von Flüchtlingen mit bis zu 1 Million Menschen, wird gerechnet, die Mosul verlassen könnten. Sie haben es angedeutet, dieser Kampf um Mosul, die Rückeroberung oder Befreiung könnte sich lange hinziehen. Gibt es denn bereits Vorstellungen darüber, was danach passiert, wie es dann weitergehen könnte? Das ist hier im Moment die große Frage, wie es weitergeht, wenn Mosul befreit wird. Denn die Gruppen, die sich an der Befreiung beteiligen, haben ganz unterschiedliche Interessen. Also wer Bodengewinne macht im Moment bei dem Vormarsch auf Mosul, der will sie nicht wieder abgeben. Und das betrifft zum Beispiel die Kurden, denen zumindest nachgesagt wird, dass sie die Dörfer rund um Mosul kontrollieren wollen, die sich in der Nähe befinden der autonomen Region Kurdistan. Und zwischen den Bevölkerungsgruppen im Irak herrschen ja erhebliche Spannungen, teilweise schon seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten. Und viele Beobachter befürchten jetzt, dass die Konflikte zwischen Sunniten, zwischen Schiiten, zwischen Kurden erst richtig aufbrechen, wenn der Kampf gegen den IS erst einmal gewonnen ist. Und es ist im Moment völlig unklar, wer die Herrschaft über Mosul übernehmen wird, wenn dieser Kampf irgendwann beendet sein wird. Und Mosul, die zweitgrößte Stadt des Irak, soll erst noch befreit werden von den Dschihadisten in den kommenden Wochen und Monaten. Das waren Informationen von